Jetzt. Dann muss ich aber eben mein Effektgerät aufbauen. Aber da habe ich eine Latenz bis zum Gehen nicht mehr. Was? Echt? Ich will auch mal so ein bisschen CDU, ne? Ja. Die Frage ist, wie lange geht das? Also wenn ich was spiele, dann kommt es einen Tag später bei dir an. Wie lange geht das? Nee, ich meine, ach so, ja, okay. Wie lange dauert das Gerät ganz richtig? Loopt der bei dir ab einer gewissen Zeit? Eigentlich schon. Also hat alle 16 Takte geht dem wieder vorne, ne? Alle 16 Takte geht dem wieder vorne, ne? Was? Okay, das kann sein. Das Problem ist, mein Mikro hat ein richtiges Piepen drin. Ja, ich höre es. Richtig nervtötendes Piepen. Das ist möglich.